Es gibt noch einen Organismus, der genauso verfährt. Wissen Sie welcher? Das Virus. Der Mensch ist eine Krankheit. Das Geschrei dieses Planeten. Ihr seid wie die Pest. Und wir sind die Heiler. Eine Krankheit wie die Pest. I'm sorry. Yeah.